atemlos, Atemnot. Digga, du bist so nah vom Tod. Genieße dein letztes Abendbrot. Geh ein letztes Mal in den Laden, Bro. Die Waffe ist geladen, Bro. Freu dich auf meinen Samen, Bro. Bevor du stirbst, will ich noch ein letztes. Noch Home of Dough. Allerletzten Sekunden fühl ich sicher. Du kriegst, was du verdienst und du freust dich nicht mal. Ich bring dich zum Heulen, du Stricher. Egal wie fisch du bist, Helene ist Fischer. Atemlos durch die Nacht. Ich trieb, flott dich tot, du dummer Spaß. Atemlos durch die Nacht. Ich trieb, flott dich tot, du dummer Spaß. Ja, bis du erstickst, bis du erstickst. Bis du erstickst, ja, bis du erstickst. Atemlos durch die Nacht. Ich trieb, flott dich tot, du dummer Spaß. Als wär ich Banksy. Es geht atemlos durch die Nacht und ich hab ein neues Handy. Schlagermusik ist Bürgerkrieg. Ich töte Menschen für den Beat. Ich habe dich nicht, aber dafür meine Brüder lieb. Über die vergewaltige die Haut nur aus Spaß. Hashtag Bondage. Heul nicht so rum, Junge, oder hast du ein Komplex? Mir egal, wenn ich will und davon Rap. Gewinn bei keinem Contest, aber töte dich bald jetzt. Atemlos durch die Nacht. Ich trieb, flott dich tot, du dummer Spaß. Atemlos durch die Nacht. Ich trieb, flott dich tot, du dummer Spaß. Ja, bis du erstickst, bis du erstickst. Bis du erstickst, ja, bis du erstickst. Atemlos durch die Nacht. Ich trieb, flott dich tot, du dummer Spaß. Yeah.